Kundgabe 477 Empfangen durch Bertha Dudde am 21.06.1938 Weisen des Morgenlandes Liebe des Heilands Mein Kind, wer wie die Weisen des Morgenlandes in stummer Anbetung dem Kindlein alle Schätze opfert, den segnet das Kindlein und gibt ihm seine Liebe. Und wer des Heilands Liebe besitzt, ist unsagbar reich. Wenn nun aber dein Heiland dir die Aufgabe stellt, dich einzusetzen für ihn und seine Lehren unter den Menschen zu verbreiten, ihnen Kenntnis zu geben von der sorgenden Liebe des himmlischen Vaters zu seinen Kindern, so geschieht dir damit das Gleiche wie den Weisen. Es leuchtet dir ein Stern, der dich dem Heiland entgegenführt. Liebes Kind, mich wirst du finden, so du dich nur sehnst nach mir. Jedes kleinste Opfer, das du mir an Zeit und Arbeit bringst, trägt dir die Liebe deines himmlischen Vaters ein. Und jede Zeile, die du in dieser Liebe niederschreibst, ist ein großes Erbarmungswerk an der Menschheit. Suche meine Worte zu empfangen, wo es dir nur immer möglich ist. Verwende jede freie Zeit zur Zwiesprache mit mir, der euch alle umsorgt. Und du wirst gewinnen für Seele und Geist. Denn der Geist Gottes wird dich erfüllen und dir die Tore erschließen, die du heut nur entfernt zu ahnen vermagst. Desgleichen erkennst du immer mehr den Geist der Liebe, der die Schöpfung beherrscht. Und glaubst du dann, den rechten Weg gefunden zu haben zu mir, dann werde ich dir auf diesem entgegenkommen und dich schauen lassen in meine Herrlichkeit. Des Vaters Haus soll aufnehmen seine Kinder. Darum trachtet danach, zu Kindern Gottes zu werden, auf dass euch der Vater heimholen kann zu sich in sein Reich und euch in aller Fülle die ewige Seligkeit zuteil werde, dass ihr euch sonnen dürfet in der Liebe des göttlichen Heilands und ewig seine Kinder seid. Amen.